قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dass ihr sollt ihm nichts beigesellen und zu den Eltern gütig sein. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht. Ja, wie viele von uns handeln so, dass wir Gerechtigkeit üben, auch wenn es gegen unsere eigene Person, gegen die eigenen Lieben und Nahen und Befreundeten geht? Ja, dass wir Gerechtigkeit über alles stellen. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht und haltet euren Bund gegenüber Allah. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. Und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm. Und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wieder Taqwa. Hierauf gaben wir Musa a.s. die Schrift als Vollendung und Belohnung für das, was er an Gutem getan hatte, als eine ausführliche Darlegung für alles und als Rechtleitung und Barmherzigkeit, auf dass sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben mögen. Ja, also hier wird der Sinn des Kommen des Buches nochmal dargelegt. Rabb, den Herrn erkennen und an das Jenseits glauben. Dafür vorbereiten, mit dem Treffen Allahs. Ja, und wie viele erinnern uns oder wie viele von uns sind uns bewusst, dass wir sind, für so viele Termine sind wir vorbereitet, haben die uns in den Terminkalender eingetragen. Vergessen wir nicht, bereiten uns dafür vor. Arzttermine, eine Freundin treffen oder ein bestimmtes Vorstellungsgespräch, was auch immer. Und das hat alles seine Wichtigkeit. Aber was ist der wichtigste Termin, den wir alle noch begegnen müssen? Dieser Termin der Begegnung mit Allah. Das dürfen wir unter keinen Umständen vergessen. Ja, und diejenigen, die mit Festigkeit daran glauben, das äußert sich dann auch in deren Gebeten, in deren Khushu', in deren Demut und Furcht vor Allah. Und die restlichen Taten werden dann auch rechtens gemacht. Und dies ist ein Buch, das wir als Offenbarung hinabgesandt haben, ein gesegnetes Buch. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Ja, also was ist hier nochmal Garant? Garant für das Erwerben von Rahma, von Erbarmen? Folgt ihm und seid gottesfürchtig. Ja, Taqwa wieder als Weg für Erwerben der Rahma. Damit ihr nicht sagt, die Schrift wurde nur auf zwei Gruppen vor uns hinabgesandt und wir waren gegenüber dem, was sie erlernt haben, wahrlich unachtsam. Ja, genau wie heute manche Leute, der Koran ist ja auf Arabisch und ich verstehe nicht genau, was darin... Ja, wie viele Wege hast du denn eingeschlagen dafür, um es so gut es geht? Und Allah wird keiner Seele mehr aufbürden, als sie zu leisten vermag. Aber so gut es unter deinen Umständen geht, den Koran zu verstehen. Ja, und gerade in unserer Zeit ist ja schon fast unmöglich, etwas wissen zu wollen und nicht an die Informationen rankommen zu können. Ja, also etwas zu erfahren, ist nicht wirklich ein Problem. Ja, aber wer wählt, unachtsam zu sein, wer unachtsam sein möchte, weil ihm das gemütlicher ist, der wird dann an diesem Weg auch nicht einschlagen. Oder damit ihr nicht sagt, wenn die Schrift auf uns herabgesandt worden wäre, wären wir wahrlich eher recht geleitet als sie. Aber nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit zu euch gekommen. Wer ist denn ungerechter, als wer Allahs Zeichen für Lüge erklärt und sich von ihnen abwendet? Wir werden denjenigen, die sich von unseren Zeichen abwenden, mit einer bösen Strafe vergelten, dass sie sich stets abwandten. Erwarten sie denn etwas anderes, als dass die Engel zu ihnen kommen, oder dass dein Herr kommt, oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt? An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht zuvor schon geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Sag, wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Ja, also Iman, und mit diesem Iman muss auch Gutes getan werden. Ja, denn wenn der Tod oder der Tag der Auferstehung kommt, dann werden die Engel einem nicht mehr erlauben, wenn man sagt, ich möchte noch einmal zurück und das tun, was ich vorher verpasst habe zu tun. Ja, wenn der Zeitpunkt des Todes da ist, der Zeitpunkt... der Auferstehung da ist, dann wird einem nicht mehr erlaubt werden, nochmal zurückzukehren. Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht allein bei Allah. Hierauf wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Ja, wann entsteht denn Spaltung? Spaltung entsteht, wenn der Mittelpunkt verschieden ist. Ja, der Dien von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist der, wo keine Spaltung sein soll. Denn alle halten fest an einem Mittelpunkt, an Allah Seil, dem Koran. Alle halten fest an diesem einen Mittelpunkt. Wenn aber jetzt eine Person oder die eigene Neigung oder viele andere Dinge wichtiger werden als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als seine Aussagen, als der Koran, wenn dies wichtiger gilt für einen selber, ja, dann kommt es zur Spaltung. Deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, was ist meine Wahl? Will ich wirklich dem folgen, was der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gebracht hat? Oder folge ich doch, und manchmal machen wir das auch im Mantel der Religiosität umschlungen, folge ich doch eigentlich meiner eigenen Neigung? Und die Neigungen sind dann unzählige. Dann kriegt jeder eine eigene Qibla, wenn ihr so wollt. Ja, wenn jeder seiner Neigung folgt, dann haben wir unglaublich viele Richtungen, viele Wege gehen dann auseinander und genau so entstehen dann Spaltungen und Abspaltungen und Spaltereien. Solange die wahre Liebe für Allah da ist, dann liebt man auch seine Diener. Ja, zum Beispiel, wenn man auf eine große Zusammenkunft geht, wohin wendet man sich? Ja, automatisch dorthin, wo die eigenen Leute stehen, mit denen man etwas gemeinsam hat. Ja, das heißt also, die statt Allah, dem Gesandten, die Qibla, anderen Dingen Vorrang geben, so entstehen Spaltereien. Wer mit etwas Gutem kommt, erhält 10-mal so viel. Und wer mit einem bösen Tat kommt, dem wird nur gleich viel vergolten und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und das ist Allahs Barmherzigkeit. Sag, gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet, einer richtigen Religion, dem Glaubensbekenntnis Ibrahims, als Anhänger des rechten Glaubens, und er war keiner der Götzendiener. Ja, Ibrahim a.s. ist ein Beispiel für Tawhid, für den Ein-Gott-Glauben und auch für Ittihad, für die Einigkeit unterhalb den Menschen. Ja, im Koran heißt es zum Beispiel auch, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Sondern diese Spaltereien, Yehudien und Nasranien, die sind alle später entstanden. Ibrahim a.s. war lange vor dieser Zeit und er war ein Muslim, Anhänger des rechten Glaubens. Sag, gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber, dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Ja, hier lernen wir also nochmal, was ist diese Ausrichtung aller Taten? Mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben, mein Sterben. Wohin geht das alles? Wohin ist das alles ausgerichtet? Worin ist der Fokus? Was ist dieser Mittelpunkt, von dem wir vorhin gesprochen haben? Gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Hey, wie kann man, wenn Allah da ist, wie können wir dann rechts und links nach woanders schauen und nicht auf Allah alle Dinge, die wir tun, alle Opfer, die wir bringen, alle Taten, die wir tun, ihm alleine widmen? Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Wa ana awwalul muslimin. Ja, Ibrahim a.s. war was? Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hier Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soll sagen Muslim. Und was sind wir dann? Muslime? Genügt uns dieser Name nicht mehr? Na, wir wollen noch meistens irgendetwas noch dazu tun. Es genügt uns nicht einfach nur als Muslime zu gelten. Sag, soll ich einen anderen Herrn als Allah begehren, wo er doch der Herr von allem ist? Jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein und er wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht und die einen von euch über die anderen um Rangstufen erhöht hat, damit er euch mit dem, was er euch gegeben habe, prüfe. Gewiss, dein Herr ist schnell im Bestrafen, aber er ist auch wahrlich allvergebend und barmherzig. Ja, keiner trägt die Last eines anderen. Und wie oft ist es, dass man den geraden Weg oder eine gute Tat lässt, wegen den Freunden, wegen den Kameraden? Ja, was sagen die? Oder die wollen nicht, dass ich das tue. Ja, aber nicht vergessen, am Tag der Auferstehung wird keiner diese Last der Sünden, die man dann getan hat, diese Last auf seine eigene Last nehmen. Deswegen selber denken, selber eigene Meinungen bilden. Ja, und nicht die fertigen Meinungen anderer einfach übernehmen. Ja, und Rangstufen hat Allah also nicht zum Prahlen gegeben oder dass wir hochmütig werden, sondern ganz deutlich hier, es ist eine Prüfung. und wir werden gefragt werden mit allem, was Allah uns gegeben hat, was wir damit getan haben. Ja, nicht miteinander in einen Wettbewerb eingehen, sondern was habt ihr damit getan? Was habt ihr für Allah damit getan? Damit kommen wir zu Surat al-A'raf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Dies ist ein Buch, das zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist. Es soll seinetwegen in deiner Brust keine Bedrängnis sein, damit du mit ihm warnst und als Ermahnung für die Gläubigen. Ja, dies ist also der Sinn des Kommen des Buches. Die warnen, die das Buch noch nicht erreicht hat, und die Gläubigen, die schon daran glauben, zu ermahnen, zu erinnern. Sie sollen es nicht vergessen. Deswegen soll man es nicht nur lesen, um Belohnung zu erwerben, sondern man soll daraus Lehre ziehen, sich erinnern, nachdenken und sich vor allem sich dementsprechend ändern. Folge dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherrn, wie wenig ihr bedenkt. Ja, folgen tut man auch meistens, wo man einen direkten Nutzen sieht. Ja, deswegen soll man auch nicht den eigenen Neigungen nur folgen und nur den unmittelbaren Nutzen folgen, sondern auch ein bisschen weiter vorausdenken. Wie viele Städte haben wir vernichtet? Da kam unsere Gewalt über sie bei Nacht oder während sie zu Mittag ruhten. Ja, die Mittagsausruhzeit, wo man sich kurz hinlegt, ja, besonders in heißen Ländern vielleicht. Und Allah erwähnt, dass sie in dieser Zeit der Unachtsamkeit gefasst wurden, ja, weil sie ihr gesamtes Leben ja in einer Form von Unachtsamkeit verbracht haben. So war ihr Ausruf, als unsere Gewalt über sie kam, nur, dass sie sagten, wir haben gewiss Unrecht getan. Ganz gewiss werden wir diejenigen, zu denen Gesandte gesandt worden sind, fragen. Und ganz gewiss werden wir die Gesandten fragen. Ja, die Gesandten werden nämlich gefragt, wie viel habt ihr überbracht? Habt ihr überbracht das, was Allah euch aufgegeben hatte? Dann werden wir ihnen ganz gewiss aus vollem Wissen berichten, denn wir waren ja nicht abwesend. Das Wägen erfolgt an jenem Tag der Wahrheit entsprechend. Wessen Waagschalen schwer sein werden, jene sind es, denen es wohl ergeht. Alles, was wir tun, wird gewogen werden. Deswegen müssen wir jetzt schon überlegen, womit wollen wir unsere Waagschalen füllen? Im Diesseits tun wir vielleicht manchmal Sachen, zum Beispiel man geht zu einer Prüfung, man lernt das ganze Buch auswendig oder man lernt ein ganzes Thema, hat man richtig gut gelernt, aber vielleicht wird davon nur ein Drittel, ein Viertel, vielleicht ein Fünftel, vielleicht höchstens die Hälfte, wird davon abgefragt und geprüft. Aber dort, am Tag der Auferstehung, wird alles, ja, eine Tat, die so klein ist wie das, wie ein Atom, auch die wird in die Waagschale gelegt werden. Auch sie wird einer Prüfung unterzogen werden. Das welche Seite soll sie reingetan werden? In die guten Taten oder in die schlechten Taten? Ja, schon hier im Leben werden die Engel das schon auf dem entsprechenden Ort aufschreiben, ob es gut oder schlecht war. Und auch das, was in unseren Herzen ist, wird am jenen Tag rausgeholt werden. Und wir haben euch ja auf der Erde eine feste Stellung verliehen. Und wir haben für euch auf ihr Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen. Wie wenig seid ihr dankbar? Wie wenig ihr dankbar seid? Und wir haben euch ja erschaffen. Hierauf haben wir euch gestaltet. Hierauf haben wir zu den Engeln gesagt, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Ja, Allah hat uns gestaltet und wie vorzüglich hat er uns gestaltet. Stellt euch doch nur für einen Moment vor, er hätte uns auch Gesichter geben können, die wie ein Krokodil ausschauen. Ja, aber schaut mal, Allah hat uns eine vorzügliche Gestalt gegeben und trotzdem wird man wenig Menschen sehen, die nicht unzufrieden sind. Ständig sind wir damit beschäftigt, in uns selber Makel zu suchen. Sei es an der Nase, an der Augenform, an der Haut, an der Größe, an der und an der. Und das ist auch ein Weg von Shaitan, uns diese negativen Gedanken über uns selber einzugeben und damit, um uns was zu verwehren, Dankbarkeit verspüren zu können. Ja, anstatt dass wir das, was wir haben, sinnvoll einsetzen, dankbar sind dafür, es so benutzen, wie Allah es uns von uns möchte, anstatt dass wir all dies tun, suchen wir nur Makel, sind unzufrieden und undankbar und dann führt das zu einem noch weiteren Übel, welches gleich noch besprochen wird, welches da Neid genannt wird. Ja, deswegen wird jetzt die Geschichte von Adam a.s. berichtet werden, in der genau das passiert ist, dass Iblis nämlich aus diesem Neid und Missgunst heraus diese große erste Sünde begann, nämlich sich vor Adam a.s. nicht niederzuwerfen und ihn dann auch weiterhin zu befeinden. Und über diese Feindschaft von Iblis gegenüber dem Menschen wird uns hier schon berichtet, damit wir ein achtsames Leben führen können. Ja, nicht nur, dass wir als eine Geschichte, als spannende Geschichte wahrnehmen, sondern dass wir uns davor, vor diesem großen Feind, der hinter uns allen her ist, 24 Stunden hinter jedem Einzelnen von uns her ist, dass wir uns vor ihm in Acht nehmen können. Ja, ein bewusstes, gottesfürchtiges Leben führen können. Er, Allah, sagte, was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Er sagte, ich bin besser als er. Ja, hier sehen wir schon das Grundproblem von der Einstellung von Iblis. Ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast du aus Lehm erschaffen. Er, Allah, sagte, so geh fort von ihm. Es steht dir nicht zu, darin hochmütig zu sein. So geh hinaus, gewiss, du gehörst zu den Geringgeachteten. Also wie wird man von den Geringgeachteten, von den Erniedrigten? Indem man Allahs Befehle missachtet. Er sagte, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er, Allah, sagte, du sollst gewiss zu denjenigen gehören, denen Aufschub gewährt wird. Er sagte, Iblis diesmal, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinen geraden Weg auflauern. Du mich in Verirrung hast fallen lassen. Schaut mal, er sieht immer noch nicht seinen Fehler ein, sondern beschuldigt wieder andere. Ja, und geht sogar so weit, Allah zu beschuldigen. Hierauf werde ich ihn ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Shakirin, Dankbarkeit, das ist ein kleines Wort, Shukr, aber es ist sehr schwer danach zu leben. Ja, wir sehen hier, die ganze Auflauerung und Angriffe von Shaitan sollen ja dahin führen, dass wir nicht zu den Dankbaren gehören. Wie dankbar sind wir für das, was wir haben, was Allah uns gegeben hat? Wie ruhig sind wir in unseren Herzen über die Dinge, die Allah uns gewährt hat, über unser Aussehen, die Familie, der Ort, wo wir wohnen, die Möglichkeiten, die wir haben. Ja, denn dort, wo Undank ist, ist Unruhe und ein Angriff von Shaitan findet statt. Und Dankbarkeit bedeutet nicht nur im Herzen es zu verspüren, sondern auch, dass man es mit der Zunge äußert und sagt, Alhamdulillah, ich weiß, dass es von Allah mir gegeben worden. Und Shukr, Dankbarkeit, heißt auch genauso, dass man die Dinge, die Allah einem gegeben hat, so gebraucht, wie Allah es will. Ja, das heißt also fühlen im Herzen, äußern mit der Zunge und gebrauchen der Dinge, danach handeln, so wie Allah es möchte. Ja, und das ist diese Rechtleitung und das ist dann das, wovor Shaitan einen angreift, dass man dies nicht leisten kann. Er, Allah, sagte, geh hinaus aus ihm, verachtet und verstoßen. Wer auch immer von ihnen dir folgt, ich werde die Hölle ganz gewiss mit euch allesamt füllen. Und du, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und dann esst, wo immer ihr wollt, aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. Und er sagte, euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Jetzt zu der Taktik von Shaitan gehört auch das Gutreden von einer schändlichen Tat, das Gutreden von Ungehorsam. Das Nein, da ist eine Logik dahinter, dass er versucht zu überzeugen und kommt immer wieder. Und wir sehen auch hier, wie er sein Hauptziel darin besteht, Adam a.s. und dann seine Frau war da zu der Zeit dann auch schon da, Hawa, Eva, wie wir sie auch nennen, diese beiden zu entblößen. Und entblößen bedeutet hier auch, ja, eine Art von Entwürdigung. Ja, das will Shaitan. Dafür lügt er, dafür schwört er lügnerisch, dafür leistet er falsche Schwüre und dafür kommt er immer wieder zu Adam a.s. Und er schwor ihnen, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. So verführte er sie trügerisch. Als sie dann von dem Baum gekostet hatten, zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Und ihr Herr rief ihnen zu, habe ich euch nicht jenen Baum verboten und euch gesagt, der Satan ist euch ein deutlicher Feind? Ja, hier war noch eine wichtige Sache. Ist heute genauso, die Shayatin, die kommen nicht als Feinde, dass ich bin ein Feind, ich möchte dir schaden, sondern er kommt immer als jemand, der guten Rat gibt. Er erscheint als ein Freund. Und er sagt auch nicht, ist doch, sondern er verführt zu dieser Tat, er macht sie schön, er legt sie aus. Ja, er überzeugt einen, bis man am Ende sagt, zu einer schlechten und schändlichen Tat, nein, das ist doch, heute machen das doch alle. Oder das kann doch nicht so schlecht sein. Oder wo ist denn das Übel da drin? Ja, ein Zug nach dem anderen, er geht schrittweise vor. Und nochmal die Kleidung, hier sieht man auch nochmal deutlich, die Kleidung ist nicht nur die Bedeckung des Menschen, sondern ist auch eine große Würde des Menschen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala hier auch fragt, habe ich euch das nicht verboten? Ja, das ist genau unser Problem. Man weiß genau, dass etwas falsch ist. Ja, aber man respektiert die Grenzen nicht, die Allah gesetzt hat, und leert sich ihnen langsam und schrittchenweise immer wieder an. Und am Ende findet man sogar gut und schön, was man da an Schändlichem tut. Ja, und wie kann man sich denn vor diesen Trugbildern dann schützen, dass man auf einmal etwas, was schlecht ist, als gut empfindet? Wie kann man sich davor schützen? Die Realität, die Wahrheit sieht man dann wie? Nur mit Taqwa. Ja, diejenigen, die bei Gottesbewusstsein leben, mit Gottesfurcht leben, die werden das Wahre, die echte Natur der Dinge immer sehen und sich davon auch fernhalten können. Ja, Adam und Hawa bereuen dann und machen diese Dua, worauf ihnen dann auch vergeben wird, wie wir schon in Surat al-Baqarah gelesen haben. Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Eine sehr schöne Dua, die wir auch immer in unser Leben einbauen sollten und Allah damit immer wieder anrufen sollten. Er, Allah, sagte, geht fort, einer sei des anderen Feind. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Jetzt ein Test war schon im Paradies und jetzt werden die beiden Menschen und somit die gesamte Menschheit auf die Welt, die Dunya, das Diesseits geschickt und dort werden sie weitere Prüfungen erwarten. Bis was? Bis was passiert? Bis die Menschen zu Allah zurückkehren. Allah sagte, auf ihr werdet ihr leben und auf ihr werdet ihr sterben und aus ihr werdet ihr hervorgebracht werden.